Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere als das, was ich esse, unnormal wieder natürlich krank ist und mich anekelt. Datensuppe kochen wir zusammen mit der Annika K. von www.gulli.com. Hallo Annika. Hallo, guten Abend. Mit dem Jakil von www.potsprech.de und die Stimme von anonews.tumblr.com. Hallo Jakil. Guten Abend. Und ich. Ja, der Riot Burns von allen Formaten, die es mittlerweile im deutschen Podcast-Bereich alle gibt. Alle. Ich brauche einmal ein Feedback vom Chat, weil ich habe hier wieder an meiner Technik rumgespielt. Ich brauche ein Feedback vom Chat, wie laut ihr seid. Sind wir alle gleich laut? Test 1, 2, 3, sind wir gleich laut? Passt, ist top. Alles sehr gut. Gut, alles klar. Ja, dann kann ich ja hier so, dann kann ich es ja jetzt kaputt machen. So. Ja, danke. Und der Vollständigkeit halber, wir sind auch alle nicht der Dude. Wir sind alle nicht nur nicht der Dude, wir sind auch alle verdammt nochmal nackt mit Aluhut. Vor allem rumreimen hier, ey. Das hat sich das gemacht. Ja, der Dude und Aluhut. Okay. Contenance. Ja. Was für ein Rezept gibt's denn hier bei Manning im Update vor allem auch? Weil wir haben ja hier Manning-Update, Annika. Ja. Ich wollte jetzt gerade noch was Trolliges in den Chat schreiben, aber dann verschiebe ich das mal, bis ich hier fertig bin, weil sonst hört man wieder, wenn ich tippe, das gibt dann wieder Ärger. Und zwar bei Manning war es ja so, dass vor ein paar Tagen diese offizielle Anklageverlesung gewesen ist, was erstmal im Wesentlichen eine ganz formale Geschichte ist. Es wurde ja schon vor einer Weile beschlossen, ihn anzuklagen, und das ist halt heute offiziell vor einem Militär, letzte Woche ist es halt offiziell vor einer Militärrichterin passiert. Bloß interessant ist halt die Taktik, die Manning und sein Anwalt da gewählt haben, und auch die Taktik, die die Anklage gewählt hat. Und da hat man so erste Einblicke erhalten. Plus man kriegt so ein bisschen eine erste Vorstellung, wie der Zeitplan aussehen könnte, wobei da auch sehr vieles nach wie vor offen geblieben ist. Was heißt es offen geblieben? Das heißt, dass die Anklage einen Termin im August gewünscht hat. Die Verteidigung hat gesagt, es ist zu spät und wollte einen Termin im Juni. Und jetzt hat man sich auf gar keinen Termin geeinigt. Also der August gilt als relativ wahrscheinlich, aber man weiß es noch nicht genau. Das ist auch, ne, liegt dieser Termin zufällig in so einer Lustigkeit? Also irgendwie in was Besonderem, dass man sagen könnte, da geht es wieder unter? Oder ist es bewusst wieder gewählt und bewusst verschoben worden? Ich vermute, die Leute liegen lieber am Strand. Aber ansonsten... Was Signifikantes fiel mir da jetzt nicht ein. Baywatch. Ja, danke. Das denke ich wieder an Leute in Badehosen, statt an Bradley Manning. Denk doch einfach in Bradley Manning in Badehosen. Naja, er ist nicht wirklich mein Typ und ich bin definitiv nicht seiner, also. Ja. Manning-Update. Sonst irgendwas Besonderes aus der Richtung WikiLeaks oder irgendwas so? Ja, Bankster, das meinte ich ja gerade. Keiner weiß, was Bankster meint. Ich habe den Chat nicht auf gerade. Ja, er hat geschrieben, dass Manning schwul ist und ich deshalb keine Chance habe. Das meinte ich ja mit, ich bin definitiv nicht sein Typ. Nee, bloß ich wollte noch in puncto Manning das noch ein bisschen genauer ausführen mit den entsprechenden Strategien, die sich da absehen lassen. Ich war noch nicht wirklich damit fertig, bloß ich dachte, meistens hast du ja gerne erstmal so eine Zusammenfassung, bevor wir dann in die Tiefe gehen, damit du auch noch Fragen stellen kannst. Nö, wir gehen heute direkt in die Tiefe. Wir machen heute direkt hier die Tiefe. Also, und zwar ist es so, dass nämlich die Anklage sich entschieden hat, also es ist im Ermessen der Anklage, ob dieser Verstoß gegen den Espionage Act der Manning vorgeworfen wird, nämlich Unterstützung des Feindes, aiding the enemy, dass eigentlich ein Kapitalverbrechen ist, also ein Verbrechen, was mit der Todesstrafe bestraft werden kann. Habe ich ja vorausgesehen, ja. Lässt du mich ausreden? Ja klar, aber ich wollte mal kurz die Glaskugel rausholen. Das ist ein interessanter Punkt da gerade im Chat, da komme ich gleich drauf. Und zwar hat sich die Anklage aber ganz bewusst entschieden, nicht das Ganze als Kapitalverbrechen zu handeln, was im Ermessen der Anklage liegt, sondern eine lebenslange Haftstrafe dafür zu fordern. Und bei den Leuten, die sich jetzt mit US-Militärrecht besser auskennen, als ich das tue, ist halt die Spekulation, dass das taktische Gründe hat. Es ist nämlich folgendermaßen, ein US-Soldat darf sich nicht eines Verbrechens schuldig bekennen, auf das die Todesstrafe steht, sondern es muss in jedem Fall dann zu einer kompletten Gerichtsverhandlung kommen. Was aber jetzt im US-Recht ziemlich häufig ist, sind diese Deals oder Plea-Deals. Das heißt, du bekennst dich schuldig oder bekennst dich in einem Teil der Anklagepunkte schuldig und machst irgendwelche anderen Zugeständnisse und dafür bekommst du dann eine mildere Strafe. Das ist da noch wesentlich häufiger als in Deutschland. Und es wird jetzt vermutet, dass es in diesem Fall auch zu so einem Deal kommen soll, dass nämlich Manning sich schuldig bekennt und gegen Julian Assange aussagt, dafür dann eine mildere Strafe bekommt. Ja, okay. Und zu diesem Deal könnte es halt, wie gesagt, nicht kommen, wenn sie ihn mit der Todesstrafe bedrohen, weil er sich da nicht schuldig bekennen könnte. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so ist. Ich kann ja keine Gedanken lesen, aber es klingt auf jeden Fall plausibel. Man sollte das im Hinterkopf behalten. Dazu würde auch passen, dass Manning und sein Anwalt nämlich noch herausgeschoben haben, wie er sich bekennt. Eigentlich sollte er sich schuldig oder unschuldig bekennen bei dieser Anklageverlesung, bloß er hat es nicht gemacht. Er hat das nochmal vertagt. Ja, okay, aber da wäre meine erste Nachfrage. Manning ist doch überhaupt gar kein, überhaupt kein Soldat. Deswegen ist es doch total Banane, oder? Selbstverständlich ist Manning Soldat. Hast du die letzten Monate irgendwie geistig AFK gepodcastet? Ja, Moment, er ist doch kein amtierender Soldat. Natürlich. Er ist immer noch Ja, natürlich, klar. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass er schon überhaupt gar nicht mehr Soldat ist. Dazu müsste es erstmal zu einem Verfahren kommen, damit sie ihn entlassen könnten. Ah. Meinetwegen auch unehrenhaft. Okay, noch nicht verurteilt, also ist er auch noch Soldat, klar. Okay, dann sind die aber ganz schön blöde eigentlich oder sehr clever, eins von beiden. Nee, natürlich nicht. Das müsste im Rahmen eines offiziellen Verfahrens passieren. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die hätten ihn direkt schon unehrenhaft entlassen. Können sie doch gar nicht ohne Verfahren. Ja, ich dachte, das geht schneller. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, die hätten ihn da schon lange geschossen. Nein, das musst du auch im Rahmen eines Militärgerichtsverfahrens machen, weil die ja dem haben die Verstöße nachgewiesen werden müssen. Und dieses Verfahren haben sie halt nicht eingeleitet. Und ja, dementsprechend. Okay, clever. Cleverer Schachzug. Dass sie jetzt nicht die Todesstrafe gefordert haben, meinst du? Ja, absolut. In der gesamten Art und Weise. Ja, wenn das wirklich jetzt Taktik ist, ist es nicht blöd. Bloß, wir müssen sehen, was dabei rauskommt. Ob er gegen Assange aussagen würde, das ist ja auch eine moralische Frage. Wobei natürlich die Frage ist, nach anderthalb Jahren Knast unter solchen Bedingungen, wie viel Widerstandskraft man da noch für sowas hat. Und ich weiß ja auch nicht, ob er überhaupt irgendwas hätte, was er gegen Assange aussagen kann. Übrigens, Spartan, er war nicht beim Geheimdienst, sondern er war Analyst. Das ist nicht ganz dasselbe. Er war Militäranalyst und hat irgendwelche Berichte und Daten ausgewertet. Er hatte schon eine Sicherheitseinstufung und hat auf Geheimmaterial Zugriff gehabt, aber er war kein Geheimagent. Security Clearance, ja, Sicherheitseinstufung heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also zumindest heißt es in der Privatwirtschaft so. Aber ich glaube in dem Fall auch. Ja, also da muss man gucken, was dabei rauskommt. Ich meine, es ist natürlich auch, es ist von WikiLeaks und Assange-Unterstützern ja sehr viel direkt propagiert worden, dass sie Manning im Wesentlichen so behandeln, damit er gegen Assange aussagt. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob er was gegen Assange aussagen könnte. Denn die Berichte darüber, inwiefern da Kontakte bestanden, die jetzt über das Einreichen dieser Dokumente und die über irgendwie ein paar Chats hinausgingen, das widersprach sich natürlich so ein bisschen, auch zwischen den Beteiligten. Ja, aber wenn daher weiß ich gar nicht, was er jetzt groß gegen Assange in der Hand hätte. Ja gut, aber wenn die nur den Hauch einer Chance haben, dass die auch in irgendeiner Art und Weise nur ein bisschen was bekommen könnten, werden die das auch schon so ausspielen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Die können Spending aber nicht offiziell anbieten, denn so ein Deal muss in dem Fall von der Verteidigung initiiert werden. Ah, okay. Okay. Was natürlich nicht heißt, dass nicht mal einer zu dem Verteidiger dann hingehen wird und sagen wird, mal zu. Eben. Bloß die Frage ist natürlich auch, wie viel könnten sie gegen Assange machen? Der ist ja kein US-Bürger. Das wäre ja eigentlich eine ganz clevere Strategie. Der packt halt irgendwelche Sachen aus, ob die jetzt stimmen oder nicht, ist ja auch noch relativ egal fast. Ja, bloß ich glaube, das wird er nicht machen. Der ist Idealist. Wobei du natürlich nicht weißt, nach dem, was sie mit ihm gemacht haben. Vielleicht wird er dann alles sagen, damit sie ihn gehen lassen. Das kann natürlich sein. Wer weiß, ob die sich nicht schon vorher besprochen haben. So im Falle eines Falles sozusagen. Weil Assange und Manning? Ja, ja. Möglich ist viel. Also Assange ist ja ziemlich paranoid und er ist auf jeden Fall auch, was diese Dinge angeht, sehr, sehr clever. Also ausschließen will ich es definitiv nicht. Ja, und vorbereitet. Bloß, was ich mich auch frage, wie wollen sie beweisen, dass er überhaupt mit Assange gechattet hat? Denn die haben nur... Nein, hör mir zu, das ist nämlich technisch nicht uninteressant. Die haben nämlich ein Jabber-Konto gehabt, was auf dem Server des Chaos Computer Clubs lag. Das kann jeder angelegt haben. Und die haben mit OTR gechattet. Plus OTR, diese Off-the-Record-Verschlüsselung, hat als eines der Features sogenannte Plausible Deniability. Du kannst nicht nachweisen, dass jemand zu einem besagten Zeitpunkt den besagten Schlüssel gehabt hat. Das heißt, sie konnten es eigentlich nur nachweisen, wenn sie jetzt irgendwelche Logs dieser Konversation bei Assange auf dem Rechner finden würden. Bloß, ich denke mal, Assange hat es nicht gelockt und außerdem ist das irgendwie anderthalb Jahre her. Der konnte seinen Rechner ja 5x neu installiert haben. Von daher, ich weiß jetzt nicht wirklich, wie sie nachweisen wollen, dass derjenige, mit dem er gechattet hat, wirklich Assange war. Technisch fällt mir da jetzt kein wirklicher Weg ein, wie man das könnte. Könnte er so ein Kann jeder gewesen sein. Ich könnte mit dem gechattet haben. Könnte dann ja eher so ein Indizien- und Spekulationsprozess sein in dem Fall, ne? Ja, bloß die Frage ist, ob sie das interessiert. Oder die sind tatsächlich so darauf vorbereitet, dass die irgendwelche Chatlogs haben, die auch vorbereitet haben schon. Ja, bloß da müssten sie ja erstmal erklären können, wie sie angeblich an Assange's Laptop gekommen sein wollen. Oder die sind halt so vorbereitet, dass es wirklich irgendwo liegt und dass sie dann halt sagen, jo, wir haben uns unterhalten. Ja, aber wo sollen die Logs sein? Die müssten nur an Assange's Rechner kommen. Sonst hast du keinen Beweis. Auf dem Weg irgendwie auf dem Server kannst du es nicht mitloggen, weil OTR ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, es können nur diejenigen lesen, die an der Konversation beteiligt sind. Und bei Manning auf dem Rechner haben sie das Zeug ja gefunden, aber das ist ja kein Beweis, dass Assange dieses Konto gehabt hat. Okay. Wie gesagt, das kann jeder gewesen sein. Das kann ich auch gewesen sein. Die technischen Mittel hätte ich gehabt, überhaupt kein Thema. Ich kenne mich gerade nur nicht aus, ob es nicht ausreicht, wenn auf seinem Notebook es eben halt so steht, dass es so war, ob das dann so, ausreicht. So, ich kann mich doch auch Julian Assange nennen und ein Jabber-Konto einrichten. Ja, genau, das ist eben die Frage, die ich mir stelle, ob das in den USA wirklich dann auch so bewertet werden würde oder ob da dieses eine Indiz mit ausreichend ist. Das ist... Technisch gesehen ist es halt nicht zu beweisen. Wenn der Prozess halbwegs fair wäre, wäre das kein Beweis. Die Frage ist natürlich, interessiert die das, dass es keiner ist? Das kann ich natürlich auch nicht sagen. Erstens habe ich keinerlei juristische Kenntnisse, um da wirklich durchzublicken, ob man das irgendwie über vier Ecken rum so drehen kann. Und zweitens, ja, man hat halt auch notfalls wirklich keine Chance, wenn das System entsprechend dann sagt, wenn die Anklage unterstützt von der Regierung und bla, wenn die alle sagen, sie wollen eine Verurteilung haben, ich glaube, dann ist es auch relativ zweitrangig, ob das jetzt wirklich vernünftige Beweise sind. Bloß technisch gesehen sind es, soweit ich weiß, sie haben natürlich auch noch Geheimmaterial verhandelt, was ich nicht kenne, aber das, was von dem wir wissen, dass es ihnen vorliegt, das ist einfach kein Beweis. Ich kenne mich jetzt mit dem Recht nicht so richtig toll aus, aber mit dem Technischen kenne ich mich aus und technisch gesehen ist es kein Beweis. Ich kann dir ziemlich genau sagen, bei welcher Kryptographie du welche Sicherheitsziele erfüllt hast. Authentifizierung ist ja ein Sicherheitsziel, bloß das ist bei OTR eben ausdrücklich nicht der Fall, dass du feststellen kannst, dass eine Person wirklich diese Person ist. Im Gegenteil, es ist ja auf diese Plausible Deniability, also darauf, dass du abstreiten kannst, dass du es gewesen bist. Darauf ist es ja ausgelegt, gerade weil es auch von Aktivisten und so benutzt wird. Das ist ja Absicht. Naja, klar, die Absicht ist mir dabei schon deutlich bewusst. Wir müssen halt schauen, wie der Prozess weitergeht. Also ich traue denen wirklich alle unfairen und dubiosen Mittel zu, um halt ein Indizienverfahren zu führen. Ja, natürlich. Bloß ich finde, man sollte trotzdem mal festhalten, wie das technisch gesehen aussieht. Absolut. Absolut. Was wir vorhin noch im Chat hatten von ThoroughT, das fand ich auch ganz interessant. Nämlich die Anmerkung, dass natürlich im August der US-Wahlkampf schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Die wählen im, ich glaube, November. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass es dann entsprechend für den Wahlkampf ausgeschlachtet werden soll. Wobei ich eigentlich glaube, dass Obama davon nicht unbedingt profitieren würde. Eben. Also ich würde eher sagen... Weil diejenigen, die sich gerne als Law and Order verkaufen, sind ja eher die Republikaner. Und das heißt, wenn sie dann richtig gut zur Sache gehen, dann würde er eigentlich eher noch mehr unter Druck gesetzt, dass es zu einem harten Urteil kommt, weil die Republikaner sonst wieder sagen können, dass er zu weich wäre oder so. Wobei es natürlich überhaupt nicht stimmt, dass Obama entsprechend Whistleblower schützt oder dass er sich für Transparenz einsetzt. Das stimmt vielleicht mit Einschränkungen in Bezug auf die, also November ist korrekt, lese ich gerade gut, danke. Das stimmt vielleicht mit Einschränkungen in Bezug auf die Privatwirtschaft, aber wenn jetzt irgendwelche Sachen, die in Anführungsstrichen nationale Sicherheit gefährden, da eine Rolle spielen, dann stimmt es halt nicht. Wie gesagt, Obama hat mehr Leute unter dem Espionage Act angeklagt als alle Präsidenten vor ihm zusammen seit 1917. Das darf man ja nicht vergessen. Können Sie daran liegen? Da gab es noch einen Typen von der CIA, der hat halt Informationen über die Folter von Gefangenen, die Identitäten von den Leuten, die das praktiziert haben in Guantanamo, hat er an die Presse weitergegeben, der ist jetzt auch verurteilt worden. Und noch ein paar andere Fälle, die ich jetzt nicht aus dem Hut weiß. Aber insgesamt hat er da ganz schön gehaust, sage ich mal. Gehaust. Ja, ist halt ein eifriges Kerlchen. Ja, das kann natürlich sein, dass die Militärführung Obama nicht leiden kann und entsprechend dem Prozess so drauf liegt, dass es ihm schadet. Das wäre natürlich auch möglich. Stimmt. Es bleibt abzuwarten. Es bleibt nicht nur spannend, es bleibt auch vor allem sehr, wie soll man sagen, dubios. Weil Presse ist ja immer noch... Das ist alles total undurchsichtig. Vor allem dieses ganze Beharren auf der Geheimhaltung. Das ist albern. Ja, zumal das... Die Hälfte davon dem Zeug ist ja auch schon geleakt. Eben. Also die haben teilweise ja Dokumente als Geheimdokumente behandelt, die längstens irgendwie mal im Internet stehen. Aber das ist ja sowieso kurios. Bei den Militärangehörigen, die Cablegate-Links weitergeben, machen sich strafbar. Und überhaupt Behördenangehörige. Weil das Zeug noch nicht offiziell declassified ist, also die Geheimhaltung nicht offiziell aufgehoben ist. Und dementsprechend das eine Weitergabe von Geheimmaterial ist, mit der man sich strafbar macht. Okay. Ja, haben wir sonst noch irgendwie ein dezentes Update für irgendwas? Also zu Manning war's das. Ein generelles WikiLeaks-Update vielleicht noch? Wenig. Über die UNESCO haben wir ja schon gesprochen. In puncto Leaks ist nichts zustande gekommen. Es wird jetzt halt spekuliert, dass die Urteilsverkündung des Supreme Court gegen Assange demnächst stattfinden wird. Aber das ist Spekulation. Ich weiß auch nicht, woher die Leute im WikiLeaks-Forum das haben. Okay. Ja, der Chat fragt jetzt natürlich nach Mega-Upload, wie da der Stand der Dinge ist. Da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Wir müssen mal den Jackal fragen. Ich glaube, der kennt sich da besser aus. Ja, der Kim.com, der ist auf Kaution freigekommen. Echt? Mhm. Wie hoch war die Kaution? Oh, keine Ahnung. Das ja, okay, ist ja bei ihm wahrscheinlich dann Portokasse bei... Ja eben, es richtet sich ja... Es richtet sich ja, soweit ich weiß, bei einer Kaution danach, was an Geld überhaupt zur Verfügung stehen kann auch. Ja? Also du kannst jetzt keine Kaution von 1 Million nehmen, wenn sicher ist, dass jemand keine Million hat, weil dann wäre es ja auf der Arsche. So. Da würde mich mal interessieren, ob das einer vielleicht gerade zufällig irgendwo mal rausrecherchieren kann, ohne dass wir hier tippen müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der für eine geringe Summe rauskam. Ja, der Chat im Chat schreibt gerade, die Konten sind eingefroren, aber geht davon aus, selbst wenn jemand eingefrorene Konten hat, der über Jahre so viel Geld gescheffelt hat, der hat immer irgendwo Geld liegen oder halt Bekannte oder Freunde, von denen er sich das mal eben leihen kann, weil auf Ewigkeit können keine Konten eingefroren werden, die sind irgendwann auch wieder frei. Ja gut, denn das ist ja nicht nur das, dass die Konten irgendwann frei sind, das ist ja auch so, er hat ja Internetverbot. Darfst du nicht rein. Das ist übrigens so das Allerabgefahrenste. Ja. Er kann doch nicht mal Online-Banking jetzt machen. Das ist schon der Kim. Ja, die Kautionshöhe wurde übrigens in den Medien auch nicht erwähnt. Also. Schade, das würde mich wirklich interessieren, wie viel das wohl ist. Also, da werden schon ein paar Millionen sein, glaube ich. Ein paar Millionen vielleicht auch nicht. Aber so eine könnte das sein. Es ist, mal gucken, ob man das irgendwo findet oder so. Internetverbot. Oh. Ja, ist ja nicht der Erste, der Internetverbot bekommt, ne? Also ja, das stimmt. Ist ja in anderen Ländern halt irgendwie so gang und gäbe. In Deutschland ja zum Glück nicht. Entschuldigung, ich lese dir nur gerade den Chat nach, was ich angeblich alles gegen das BKA zu Hause habe. Macht weiter. Ich wollte euch nicht stören. Ja. Ja. Jackie hat ja heute auch ein Thema mit dabei, also eigentlich zwei, aber ja, ein anderthalb, also, weil ein halbes teilt er sich ja dann auch. Ja, ich muss nicht, ich will mit Annika teilen, weil da geht es dann im Endeffekt um die stillen SMS, was ja heute auch, was ja auch in den Medien ganz groß jetzt war. Ja, und zwar Social Engineering. Sollte eigentlich jedem, der so ein bisschen im Internet ist oder auch schon mal sich darüber informiert hat, ein Begriff sein. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Datensuppe etwas ausführlicher angesprochen. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, weil die ganzen Sachen mit Phishing, Social Engineering und so weiter, die werden ja im Internet halt immer größer und werden natürlich auch zum größten Teil für kriminelle Zwecke genutzt. Ja, was ich eigentlich sagen will, es gibt eigentlich nichts, was man gegen Social Engineering machen kann, weil wenn einmal jemand so weit ist und dich um den Finger gewickelt hat in der Hinsicht, dann, ja, der kann quasi alles von dir verlangen. Aber, ja, es gibt eine Abwehr gegen Social Engineering, die nennt sich starkes Misstrauen, also immer misstrauisch sein. Ihr kennt ja zum Beispiel die E-Mails, wenn eine E-Mail von der Sparkasse kommt, ja, gehen Sie bitte auf die und die Seite und geben da Ihren PIN ein, Ihr Benutzernamen, Passwort, Kontonummer und keine Ahnung was. Also eine Bank würde euch niemals eine E-Mail in der Hinsicht schicken. Eigentlich schicken die Banken gar keine E-Mails, selbst wenn sie nur guten Tag sagen wollen würden. Die Banken rufen ja teilweise niemals an. Die Postbank zum Beispiel, die hat ein riesiges Callcenter. Da wird dann mal angerufen, um Werbung zu machen, aber da wird nie angerufen, wenn es um irgendwelche Kontenfragen oder so geht. Das ist halt ausschließlich immer nur auf dem postalischen Wege. Ich habe den Trend jetzt in der letzten Zeit wieder beobachtet, und zwar, der Trend ist halt wieder so aufwärts. Es gibt ja halt von diesen Antivir-Labs und so weiter, gibt es ja diese komischen Kurven, also nicht nur wie hoch der Spam-Anteil von irgendwelchen E-Mails ist, sondern was für E-Mails gesendet werden, wo halt wieder ziemlich viele Phishing-E-Mails dabei waren, von gefälschten Telekom-Seiten, Sparkassen-Seiten und keine Ahnung was. Wie gesagt, also die Bank würde euch nie eine E-Mail schicken, wo drin gefragt wird, ja, gehen Sie jetzt bitte auf die und die Seite. Das ist meistens eh ein Link, wo die Seite der Sparkasse nachgebaut wird, was auch auf Social Engineering beruht. In dem Fall ist es natürlich Phishing, weil es ist eine Phishing-Seite, die einfach nur versucht, eure Daten abzugreifen. Aber der Clou von Social Engineering steht ja dahin, der steht quasi dahinter, dass man euch auf diese Seite leitet, quasi mit einem Trick, dass ihr das Vertrauen fasst, ja, diese E-Mail ist jetzt von der Sparkasse gekommen. Und Social Engineering am Telefon, ja, es gibt halt verschiedene Ecken davon. Ich kann mal so von der Vergangenheit erzählen, wo ich bei der Telekom angefangen habe. Da hatten wir halt so eine 10-wöchige Schulung, wo man halt auf alles Mögliche geschult worden ist. Und das Erste, was in der Schulung angesprochen worden ist, ist Social Engineering und Reverse Social Engineering in Firmen. Das heißt, damit wollten die Leute ansprechen, die jetzt bei der Telekom anfangen, dass sie sich gleich wieder verpissen können, wenn die halt einfach nur da anfangen wollen zu arbeiten, um an irgendwelche Informationen zu kommen. Und dann wurde da richtig hart über Social Engineer und so weiter hergezogen, dass man so quasi, wenn man jetzt selber einer ist und da anfängt, Angst kriegt und direkt die Fliege macht. Ne? Und ich glaube, mittlerweile bei allen großen Firmen wird darüber eine Schulung gemacht, wenn es um Social Engineering geht, weil die Firmen halt einfach nur Angst haben. Es ist ja auch ziemlich einfach, sich irgendwo einzuschleusen als ganz normaler Mitarbeiter und da ein bisschen beim Teamleiter oder beim Chef rumzuschleimen und dann immer an weiteren Informationen zu kommen. Und wenn halt gewisse Informationen gesammelt worden sind, kann man damit auch in der Öffentlichkeit viel Schaden anrichten gegen diese Firma. Also nicht nur öffentlich, sondern auch mit, es gibt viele Social Engineering-Beispiele, ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt. Da war eine größere Firma in Deutschland, genau, da haben sich drei Leute eingeschleust, die haben irgendwelche Daten abgegriffen und haben die Firma im Endeffekt dann erpresst. Wenn die halt so und so viel Geld nicht bezahlen, dann würden die halt mit denen und den Informationen in die Öffentlichkeit gehen. Ja, und für die Privatleute ist Social Engineering in dem Fall gefährlich. Wie gesagt, Callcenter-Anrufe fallen halt auch unter Social Engineering. Da wird halt unter einem Vorwand suggeriert, dass man halt, sage ich mal, was gewinnen kann, was ja gar nicht so ist. Man gibt seine Kontodaten raus, man gibt dies und jenes raus, obwohl man es eigentlich gar nicht machen muss, weil Gewinnspielanrufe sind in Deutschland verboten, genauso wie unterdrückte Anrufe von einer Firma, die bei dir anruft, um Werbung zu machen, ist auch verboten. Deswegen, also da immer sehr großes Misstrauen mitbringen. Misstrauen ist die einzige Waffe gegen Social Engineering, ansonsten kann man sich dagegen nicht wehren, weil, wie gesagt, wenn man einmal um den Finger gewickelt ist, dann kommt man auch so schnell von dem Finger nicht mehr los. Würdest du jetzt sagen, grundsätzlich fallen sowieso leichtgläubige Menschen auf Social Engineering rein? Nein, das hat nichts mit leichtgläubig zu tun, es geht um Schlüsselwörter, wenn man bestimmt, egal ob der Mensch jetzt leichtgläubig, naiv oder ob er halt ein gebranntes Kind, selbst gebrannte Kinder, die kannst du halt innerhalb von ein paar Stunden um Finger wickeln. Es geht einfach nur um die Schlüsselwörter. Es gibt bestimmt Schlüsselwörter, womit du jeden Menschen ansprichst, sei es jetzt Glück, Gewinn, Geld, Zufriedenheit. Ich sag mal teils, teils. Also naive Leute fallen sich ja mehr drauf rein. Es fallen ja auch immer noch Leute auf dieselben blöden Phishing-Mails rein, die schon vor 5 Jahren im Umlauf waren. Aber es gibt halt trotzdem auch Sachen, auf die nicht leichtgläubige Leute reinfallen. Ja, ja, und es natürlich. Gibt ja tatsächlich Schemata beim Social Engineering, die sind schon 500 Jahre alt und funktionieren noch immer. Richtig, zum Beispiel dieser Nigerian Businessman Scam, den gab es schon im 16. Jahrhundert. Damals hieß das Spanish Prisoner, das ist mittlerweile auch der Oberbegriff für diese Scams, die so funktionieren. Richtig. Und dieses Ding appelliert halt gleichzeitig an den Altruismus der Leute, an die Hilfsbereitschaft und an deren Wunsch, dass sie einen Gewinn damit machen. Und beides zusammen ist halt doch sehr, sehr überzeugend. Ja, richtig. Das Lustige ist ja, die Leute, die jetzt nicht gerade naiv sind, das sind teilweise ja auch Leute, die bei der Bank arbeiten und da eine höhere Stellung haben. Die Leute sind ja nicht dumm und nicht naiv, sonst würden sie halt nicht diesen Job haben. Würde ich einfach mal so behaupten. Ja, ich habe schon in allen Jobs naive und dumme ja, Leute. Ja, richtig, aber du weißt, wie ich das meine. Also ich rede jetzt hier nicht von naiven Privatpersonen, die von irgendeinem Callcenter XY angerufen werden. Wenn man Social Engineering auf der höchsten Ebene betreibt, um wirklich halt damit Geld zu verdienen oder halt an wertvolle Informationen zu bekommen. Und wenn man richtig gut ist, man kriegt eigentlich so gut wie jeden rum. Wie gesagt, sobald jemand das Misstrauen ablegt, weil er dann langsam anfängt, dir zu vertrauen, dann hast du quasi schon gewonnen. Was lernen wir daraus? Traue immer nur dir selbst. Nee, gerade das ist auch falsch. Nö, im Internet ist das nicht falsch. Im Internet ist das eine der höchsten Regeln, die man eigentlich befolgen sollte, dass man nur sich selbst traut. Ja, das trifft aber auch, das trifft nicht wirklich zu. Also ich glaube, es gibt mehrere Ebenen des Vertrauens. Ja, und auch mehrere ja, Ebenen. Aber die Ebene bei Social Engineering ist, da will man nicht jahrelang Kontakt zu einem aufbauen, da muss das ruckzuck gehen. Also in der Social Engineering-Schiene, da versucht man halt so schnell wie es geht an Informationen und an andere Sachen zu kommen. Die geben sich selber nicht da ein Jahr Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Die versuchen das Vertrauen innerhalb von ein paar Wochen oder halt sogar ein paar Tagen aufzubauen. Und das meine ich. Da sollte man halt niemanden gerade im Internet so schnell vertrauen, dass man jetzt sagt, ja, ich gebe dir alles, was du willst. Aber gibt es so Schlüsselbegriffe oder irgendetwas, wo man direkt nachdenklich werden müsste? Also wenn jetzt einer dabei ist, mich zu socialen. Woran merke ich denn, dass der mich socialt? Das kannst du selber nur merken, wenn du wirklich von vornherein misstrauisch bist. Also du kannst dir ja selbst so ein kleines Profil zurechtlegen auf Schlüsselwörter, auf die du eigentlich gar nicht reagieren willst, die dich aber ansprechen könnten, wo jetzt jemand an deine Daten quasi kommen könnte. Du kannst dich nur selbst dagegen absichern. Da gibt's keinen Leitfaden gegen oder irgendwelche Schlüsselwörter, weil Social Engineer, es gibt ja halt auch Leute, die es halt im guten Willen machen. Das ist ja nicht illegal. Social Engineering an sich ist ja nicht illegal. Ja, Kevin Mitnick sagt immer, einige der besten Social Engineering-Spezialisten sind Kinder. Die haben das richtig drauf, dass sie von ihren Eltern das kriegen, was sie wollen. Ja, richtig. Und die machen es natürlich nicht böswillig, aber sie können es halt trotzdem ziemlich gut. Ja. Also ich nenne mal ein gutes Beispiel. Eigentlich könnte es jeder machen. Das reicht ja schon, wenn du irgendwo bei der Hotline anrufst und du willst jetzt deinen, du bist halt sauer, weil du... ich habe es im Zug auch mal gemacht. Ja, wenn du bist halt sauer, weil du halt ein Problem mit deiner Verbindung von deinem Handy hattest über UMTS oder 3G und willst halt dafür eine Gutschrift haben, obwohl der Berater eigentlich immer auf die AGBs hinweisen kann, muss er nicht, es kommt immer auf den Kunden an. Wenn du jetzt, sage ich mal, nicht so ein guter Kunde bist oder noch nicht lange dabei bist, aber du kriegst den Berater trotzdem, indem du dich halt, sage ich mal, künstlich aufregst oder halt kurz vorm Eskalieren bist, du kriegst ihn dazu, dass er dir halt das gibt, was du möchtest, wo du dann zufrieden bist, dann hast du quasi schon Social Engineering gemacht. Ja, oder andersrum, was manchmal auch ganz gut funktioniert. Zumindest bei mir. Ich bin jetzt natürlich auch eine Frau und ich werde von den meisten Leuten optisch jünger geschätzt, als ich bin. Das hilft natürlich. Ist einfach einen auf total nett machen, dass die überhaupt keinen Bock haben, sich einem gegenüber scheiße zu benehmen. Ja, richtig. Wie gesagt, das habe ich bei der Bahn auch mal gemacht. Ich habe normalerweise immer Ticket gekauft. Dann habe ich halt einmal vergessen, das abzustempeln. Und dann kam ausgerechnet an dem Tag der Kontrolleur durch. Den habe ich auch so ein bisschen dann um den Finger gewickelt, dass er mir geglaubt hat, dass ich es nur vergessen habe abzustempeln. Dann hat es mir auch noch gestempelt. Eigentlich hätte er mich direkt dann rausschmeißen oder mir zumindest diese 40 Euro abknöpfen müssen. Ja, es geht einfach nur um diese Hartnäckigkeit. Bloß es war wirklich ein Versehen, deshalb hatte ich da auch nicht wirklich ein schlechtes Gewissen bei. Ja, kann doch mal passieren. Man holt sich am Endeffekt von der Bahn nur das wieder, was die einem jahrelang abknüpft, wenn man sich jetzt die Preise anguckt, ne? Darum ging es mir ja nicht. Bloß ich habe es einfach nur verpeilt. Ja, wie gesagt, also einfach immer Misstrauen haben. Oh mein Gott, ey, was gehen hier wieder für Forschungsbilder rum? Ja, einfach immer Misstrauen haben. Und gerade im Internet ist halt die Social Engineering-Geschichte, die spielt eine ganz große Rolle, gerade wenn man halt so Anon-mäßig unterwegs ist, gibt's halt den einen oder anderen, der dann halt versucht, an deine Daten zu kommen, das sogenannte Doxing, und da werden auch mal ganz nette Tricks eingesetzt. Ja, immer Misstrauen haben. Im Internet immer. Selbst wenn man, weiß ich nicht. Aber das hat doch mit Internet überhaupt nichts zu tun. Also ich meine, du kannst natürlich Leute übers Internet social engineeren. Bloß, das geht auch so. Ich habe zum Beispiel auf der DeepSec letztes Jahr einen Vortrag gehört von einer Frau, die macht quasi Sicherheitsaudits im Social Engineering Bereich. Ja, aber. Und das macht sie wirklich, indem sie sich in die Firma einschleicht. Ja, aber. Indem sie da mit den Leuten quatscht und irgendwelche Keylogger dann installiert, weil die unbeaufsichtigt im Bürogebäude laufen lassen. Oder sie geht abends mit der Belegschaft saufen und entlockt denen irgendwelche Geheimnisse oder so. Ja, schon, das aber hat wir, also mit Internet wir, ja, wir sind so aber wir sind natürlich, wir sind aber hier im Internet und ich versuche gerade die Leute, die halt hier zuhören, darüber aufzuklären. Ja, bloß es deutet sich bei dir so an, als müsste man sich nur im Internet davor absichern, und das ist natürlich Quatsch. Ja, wenn du immer hast. Dann frage ich mal so, sind denn hier Geschäftsführer bei, die eine große Firma haben, weil dann könnte man auch mal da irgendwann im Podcast drauf eingehen, weil ich habe das jetzt nur aufs Internet spezifiziert, weil, keine Ahnung, wenn man schon länger im Internet ist, dann kriegt man es ja auch jedes Mal mit. Ich habe seit gestern erst DSL, ich bin hier neu. Hallo. Ja, gib mir mal deine Kontonummer. Wo ich gerade dann die DSL-Flat neu hatte, da habe ich irgendwie runtergeladen, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Das wünsche ich mir nicht wirklich zurück. Du das war einerseits das. Irgendwie scheiße für meine Einstellung und andererseits war es dann stressig. Du also, warst das. Jetzt wird mir da einiges klar. Das ist so ewig her, da kann ich sogar offen drüber reden, weil das alles mehrfach verjährt ist. Ich war mal bei UPS. Bei UPS, weil ich ein Paket dort abholen wollte und musste dann von dieser Sicherheitsschleuse an der Schranke auf das Gelände in das UPS-Gebäude hinein. Ja, so. Ich musste 5 Sicherheitschecks durchlaufen, musste alles da lassen, womit ich hätte Aufnahmen machen können, ja, wurde abgetastet, bin dann in den nächsten Bereich rein, dort wurde ich nochmal abgetastet, dann wurden wieder alle Geräte gesichtet, ob man damit auch bloß keine Fotos machen kann. Und dann durfte ich zu meinem Paket und musste nicht vorne wieder raus, wo ich reinkam, sondern durch einen weiteren Sicherheitscheck am Ende des gesamten Geländes. Das war auch sehr, sehr, sehr abgefahren, was UPS da für merkwürdige Maßnahmen hat. Also das ist schon sehr seltsam. Ich glaube, Anon Deutschland hat irgendwie was gegen mich oder gegen meine Stories. Das lässt sich ja manchmal schwer auseinanderhalten. Aber das sage ich auch nur. Manche Leute sind süß, wenn sie sich aufregen. Und ich habe sie dafür total lieb. Was hast du denn bei UPS abgeholt? Ein Paket. Ja, was war da drin? Tick-Tick-Boom. Nee, in meinem Paket. Es war keine Bombe drin in meinem Paket. Es waren nur ganz ordinäre. Was waren da drin? Ich glaube, Turnschuhe waren da drin. Ja. Turnschuhe? Turnschuhe. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, oder? Turnschuhe. Ach, schön. Ja, auf jeden Fall waren da Schuhe drin oder so. Aber es ging ja nur darum, dass ich das Paket abholen musste. Und, ach so, du hast so ein Zalando-Päckchen bekommen und bist dann voll ausgeflippt. Da ist mal rumgeschrien. Ja, nee, nicht so ganz. Also ich habe ja da war nicht ein paar Turnschuhe drin, sondern es war ein großes Paket mit Turnschuhen für meinen damaligen Arbeitgeber, wenn euch das jetzt noch weiter da so interessiert. Oh Gott. Und ich musste dann mit diesem schweren Paket einmal rund um den ganzen Komplex laufen. Das war schon wirklich abgefahren. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass UPS extrem hohe Sicherheitsstandards hat, dass die sich gar nicht irgendwie in irgendwelche Karten reinschauen lassen. Dass die mir nicht die Augen verbunden haben und mich 5-mal im Kreis gedreht haben, war echt alles. Also jetzt wissen wir, der Wright Burns hat einen Fuß- und Turnschuh-Fetisch. Auch das, auch das. Ich habe mehrere Fetische. Fetische. Ja. Ja gut, okay, also... Ja, gut, aber das passt jetzt weniger in die Datensuppe. Dafür habt ihr doch jetzt den Porncast, oder? Den dann machen wir bald eine Fetischsuppe, ne? Eine Fetischsuppe. Ja gut, nee. Kommen wir jetzt mal von Social Engineering weg, weil ich, wie gesagt, die Themen sind ja jetzt so geteilt. Dann wollte ich jetzt noch mit der Annika zusammen, weil sie hatte sich das Thema auch ausgesucht. Da haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Einmal die stille SMS. Da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz einfach sagen, was eine stille SMS im... das ist ein spezieller Nachrichtentyp, der im Short Message System, also SMS, vorhanden ist, nennt sich halt im englischen Begriff Silent Message. Also eine Silent Message, Stealth SMS, stille SMS, wie auch immer. Ja, hier in Wikipedia. Oder Tracking SMS, das gibt's, glaube ich, richtig, auch. Tracking SMS, und hier in Wikipedia steht auch noch Stealthy Ping. Bei der stillen SMS, die versendet wird, da fallen zwar Verbindungsdaten bei dem Provider an, weil ist halt immer so. Man kann es ja auch über die, wie heißt es jetzt? Oh Mann, wie heißt nochmal die Daten, die man sich halt vom Provider holen kann? Verbindungsdaten. Einzelverbindungsnummer. Ja, genau, EVN. Ja, ich hatte nur EVN im Kopf, ich wollte aber das ganze Wort sagen. Ja, man kann sich ja den EVN beim Provider halt zukommen lassen, sogar mit SMS. Zumindest bei der Telekom geht das, kostet dann aber halt ein bisschen extra, wenn man sich noch die SMS mit anzeigen lassen will. Also gibt es da nicht ein Abkommen zwischen den Providern und der Polizei, dass die Dinger nicht auf der Abrechnung erscheinen? Ich glaube, es gab mal einen Fall, wo die nämlich wirklich da erschienen und dann gab es Ärger. Aber das war, glaube ich, ein Noob-Fehler. Ja, das war der Noob-Fehler. Die stehen halt nicht auf der Rechnung. Normalerweise steht es nicht drauf. Ja, genau. Auf der Rechnung nicht, aber auf dem EVN kannst du das mit beantragen. Da steht aber dann nur drin, zu wem du SMS geschickt hast, nicht von wem du welche bekommen hast oder sonstiges. Das kann immer nämlich nur der Provider sehen. Und den Inhalt der SMS, den kann nicht der Provider sehen. Der wird absolut nicht gespeichert, weil da hatte ich auch schon Kunden damals, die angerufen haben, ja, können Sie denn den Inhalt von der SMS so und so sehen? Nee, geht halt nicht. Ja, jetzt muss ich mal eben schauen. Genau, also eine stille SMS wird halt verschickt. Es gibt kein akustisches wie auch kein optisches Signal. Also man bekommt quasi gar nicht mit, dass man diese SMS bekommen hat als End-User mit dem Handy quasi. Diese stillen SMS dienen einfach nur dazu, jetzt in dem Fall, was ja hier heute auch in den Medien rumging, da habe ich auch noch einen Link bereitgelegt, einen Moment. Die werden einfach nur dafür genutzt, um den Standort der Person zu ermitteln. Also quasi so SMS spioniert, bla bla bla. Da haben wir hier einen Artikel von Heise, den poste ich mal unten im Link rein. So, kann ich mal vorlesen. Firma spielt mit stillen SMS. Ein privater Anbieter versendet heimliche Ortungsimpulse. Also Ortungsimpulse ist eigentlich schon ein guter Begriff dafür. Für die niedersächsische Polizei. Die Software ist so programmiert, dass Abgeordnete ihr Auskunftsrecht nicht wahrnehmen können. Und nach einigen Recherchen könnte da auch die Firma Security Solutions GmbH hinterstecken. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand ein Begriff ist. Das ist die SYS. Ja, die wurden bei den Spy-Files ziemlich intensiv erwähnt, glaube ich. Das ist die SYS, die ich letzte Woche angesprochen hatte mit dem Video. Ja, genau, stimmt. Das ist stimmt. Die SYS. SYSS. Und wie gesagt, ich glaube, die wurden auch in den Spy-Files erwähnt, also in diesem WikiLeaks-Release zur Überwachungsindustrie. Leaks sage ich da nicht so gerne zu, weil es halt nicht wirklich Geheimmaterial ist, aber die haben halt diesen Release gehabt, wo die das Zeug zusammengefasst haben und da sehr viel von veröffentlicht haben und ich glaube, da wurde es auch erwähnt. Da bin ich 100% sicher. Also ihr habt das Recht, bei eurem Provider anzurufen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr vielleicht mal so eine SMS bekommen habt, habt ihr das Recht, dort anzurufen und euch ihr müsst natürlich dann dem Berater auch das genaue Datum durchgeben, wann ihr der Meinung seid, wann das gewesen ist, weil manche Daten werden halt nach einem bestimmten Monatszyklus wieder gelöscht, die werden nicht für ewig aufbewahrt. Ihr habt das Recht, dort anzurufen und nachzufragen, ob da irgendwie sowas angefallen ist. Die müssen das euch sagen, weil es geht ja immerhin um eure Kommunikation. Diese stillen SMS, die seht ihr auch nicht auf einen Einzelverbindungsnachweis. Ich glaube nicht, dass sie einem das sagen müssen. Ich glaube, das fällt dann unter Schutz laufender Ermittlungen oder so und sie müssen es einem nicht mitteilen. Ich bin jetzt keine Rechtsexpertin, aber ich denke mal nicht. Tut mir leid, hat übrigens im Chat gerade bestätigt, dass das bei den Spy-Files auch erwähnt wurde. Ja. Hatte ich also richtig im Kopf. Ja, richtig. Also der Berater könnte natürlich sagen, laufende Ermittlungen, bla bla, aber über einen Anwalt könnt ihr das halt forcen, dass der Anwalt kann das quasi für euch klar machen. Also wie gesagt, bei der Telekom Ein Anwalt kann ja auch verlieren. Ja, er kann verlieren, er muss aber nicht. Bei der Telekom habe ich auch übrigens im Multimedia-Service auch viel mit Anwälten reden müssen, die dann für irgendwelche Kunden angerufen haben. Von daher bin ich in der Thematik da eigentlich ganz gut drin. Nochmal kurz zur Nachfrage. Die Frage ist, was nützt dir, wenn du es weißt? Ja, du kannst ja darüber die Auskunft holen, du hast ja das Recht darüber. Hier geht's ja halt. Ja klar, bloß ich weiß nicht, was es dir bringt. Ja, es muss doch nichts bringen. Man kann es auch einfach anrufen und nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist, ob da irgendwas passiert ist. Ob es dem Einzelnen was bringt. Wenn ich jetzt jemand bin, der sowieso so heikle Dinge tut, dass ich davon ausgehe, dass es sein könnte, dann nützt mir doch auch nichts, wenn ich es weiß, oder? Dem einen mehr, den anderen weniger. Der andere wird vielleicht glücklich sein, dass er es jetzt endlich weiß. Dann braucht er sich keine Gedanken mehr machen, dass es, ob es jetzt so war oder ob es nicht so war. Man spielt dann auch, denke ich mal, mit den Gedanken, wenn man gewisse Dinge tut, spielen die nämlich jetzt aus oder nicht. Und der andere wird halt sagen, gut, ich will es halt nicht wissen, weil es mir nichts bringt. Nicht jeder Mensch ist gleich. Weil man sich danach verhalten kann, naja, ich weiß nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich heikle Dinge tue, dann verhalte ich mich immer so, als könnte es sein. Also ich meine, zumindest wenn es andere mit betrifft. Für mich selber kann ich das Risiko eh so eingehen, wie ich Bock habe. Wenn ich richtig heikle Dinge tue, dann kann man auch davon ausgehen, dass ich überhaupt gar keine stille SMS bekommen werde, weil ich dann meine Hardware so gesichert habe und meine Hardware so isoliert auch habe, dass ich gar keine Chance habe, da ausspioniert zu werden. Ja. Es gibt immer die Chance, dich auszuspionieren, egal wie du dich absicherst. Ja, aber wenn ich jetzt wirklich... Also ich meine, ich nehme mein Handy doch nicht mit, wenn ich jetzt ein wirklich privates Gespräch führe. Ich bin ja nicht bescheuert. Ja, eben. Aber wenn ich es mitnehme, ist kein Akku drin. Ja, aber wenn du es mitnimmst, ist jetzt egal, ob Handy oder PC, sobald du halt irgendwo eine Verbindung hast und die ist... Ja, natürlich, aber warum sollte ich das tun? Ich meine, ich kann ja sowieso keine geheimen Gespräche über das Handy führen und von daher, wenn ich mich jetzt offline oder über einen verschlüsselten Chat mit wem unterhalte, den verschlüsselten Chat können sie eh nicht mitlesen über das Handy. Da können sie bloß sehen, wo ich dabei sitze. Und ansonsten, ja, bloß die Ortsdaten ist natürlich auch die Frage, wie relevant die dann im Einzelfall sind. Der Chat im Chat fragt mich gerade, ob die Telekom Kundendaten an Anwälte herausrückt, wenn es um Urheberrechtsverletzung geht. Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich war nicht in dem Internet- und DSL-Bereich, sondern ich war im Multimedia-Service für Mobilfunk. Und im Mobilfunk, da hat man eigentlich gar nicht mit Urheberrechtsverletzung oder sonstigem zu tun. Okay, aber nochmal zurück zur stillen SMS. So, die SMS kommt halt auf dem Telefon und löst dann etwas aus, was wie ein Trojaner ist. Ist das richtig oder ist das eine andere Art von stille SMS? Das ist eine andere Art. Die, von denen wir reden, sind erstmal reine Ortungs-SMS. Es gibt auch eine technisch ausgeklügeltere Variante, mit der du ein Handy tatsächlich zu einer Abhörwanze umfunktionieren kannst. Das geht nachweislich. Die Dienste haben auch teilweise die Möglichkeit, aber das ist sehr viel seltener, während diese Ortungs-SMS schon mal relativ flächendeckend verschickt werden bei einem relativ geringen Verdacht. Ja, man kennt ja auch zum Beispiel diese Konfigurations-SMS, wo dann halt der Konfigurationscode für ein Handy mit drin steht und das kann man natürlich dann auch mit Schadcode machen. Das ist eigentlich nicht schwer. Okay, weil das geistern jetzt gerade, damit wir das mal hier so in einer Richtung haben, dass es zwei Dinge sind, weil das Video, was gerade durch den Chat geistert und das Video, was auch in den Shownotes ist, das beschäftigt sich mit dem Handy als Wanze, ja, als Abhörgerät, als stille SMS, um eben halt einen Trojaner abzuspielen. Das, wovon wir jetzt gerade sprechen, dient halt nur ist auch schön, nur der Ortung der einzelnen Personen, die diese SMS bekommen haben. Wie genau ist denn bitte die Ortung? Weil es ist doch nur eine Triangulierung über das GSM-Netz. Ist ja kein Ortungsdienst, der Hausnummer genau funktioniert. Die stellen fest, bei welcher Mobilfunkzelle du dich abbuchst. Also je nachdem, würde ich mal sagen, wie dicht das Netz ist. In der Stadt wird es genauer sein als auf dem Land, weil auf dem Land halt weniger Masten rumstehen. Ja gut, aber das ist ja eine Genauigkeit von... weiß nicht, 400 Meter. Wenn ich jetzt per normales GSM Google Maps aufrufen würde, dann komme ich gar nicht mit klar. Das reicht überhaupt gar nicht für eine vernünftige Ortung. Ja, vielleicht reicht es Ihnen, wenn Sie sehen, mit wem du dich treffen könntest oder so. Also ich glaube, sehr viel genauer geht's nicht. Ja, okay. Das also das mit den Ortungen ist eigentlich schon, das können, ist auf fünf, glaube, das ist... Ja, teilweise auf 10 Meter genau. 10 Meter ist ja nichts. Das kommt drauf an, wie viele Mobilfunkzellen da sind, oder? Ja, ist ja nur eine Triangulierung. Also ich glaube, je mehr Mobilfunkmasten du in der Ecke hast, desto genauer ist es. Ich kann euch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar, beim Mobilfunkanbieter läuft das so, also er braucht dein Handy nur orten, wenn es um Leben oder Tod geht. Du kannst da nicht einfach anrufen und sagen, ja, ich habe mein Handy verloren, bitte orten Sie das für mich. Dafür bist du selbstverantwortlich mit irgendwelchen Apps wie MobileMe oder wie das heißt. Ja, und da hat dann mal die Polizei angerufen. Das musste dann natürlich auch erstmal legitimiert werden, ob das auch richtig wirklich Polizei ist. Und die hat dann halt mit der Telekom zusammengearbeitet. Also ich stand quasi daneben, wo das gemacht worden ist, wo dann halt ein iPhone geortet werden musste, weil es da um irgendeine Kindesentführung oder so ging in Deutschland. Ja, dann wurde natürlich mal das Programm ausgepackt, was man so als normaler Mitarbeiter eigentlich nicht so sieht. Also ich kann hier auch keine Programmnamen nennen, weil da könnte ich, denke ich mal, Ärger bekommen, wenn hier jemand von der Telekom meine Stimme wieder erkennt. Auf jeden Fall über dem Programm wurde dann halt eine GPS-Ortung gemacht und die war auf 10 Meter genau. Und dann hat die Polizei später angerufen und gesagt, dass sie den Typen gefasst haben. Ja, ja, das geht ja auch. Übers GPS geht das, aber wir reden ja von einem... Ja, aber du wirst ja auch von der SMS via GPS geortet. Die SMS ist ja nur ein Signal, damit das Handy, also du kriegst die SMS und das Signal von dem Handy wird in die Funkzelle wieder zurückgegeben und das ist quasi wie ein Ping. Also du wirst nur angepingt, ob du lebst. Das ist so, als wenn du jetzt einen Ping zum Rechner schickst, ob die URL noch online ist. Mehr ist das nicht. Ja, wenn das Telefon kein GPS hat. Eben. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch immer noch genug Leute, die sowas gar nicht haben. Ja. Ich denke mal, bei so uralten Handys... Da funktioniert es nicht, denke ich. Also ich glaube, da bist du dann wirklich stille SMS funktionieren dann selbstverständlich, aber die gehen dann halt bloß auf den nächsten Mobilfunkmast. Die Leute im Chat haben das falsch verstanden. Entschuldigung, ich habe mich, glaube ich, komisch ausgedrückt. Also nicht über SMS, GPS-Ortung. Die SMS ist nur dafür da, um Handy anzupingen, um es dann eventuell über GPS orten zu können. Ja, klar, sofern das Ja. Gerät dann auch ein GPS hat, klar, gar keine Frage. Nur wenn es, wie ich ja gerade sagte, wenn es nur über GSM orten muss, dann hast du halt keine 10 Meter Genauigkeit leider mehr. Das Bei funktioniert leider nicht. GMS ist es eine 50 Meter Genauigkeit, das ist auch noch nicht viel. Also 50 Meter, wenn du halt jetzt, sag ich mal, irgendwo auf der Straße stehst, dann hast du halt einen Radius von 50 Metern, wo du suchen kannst. Das ist recht wenig. Ja, und du kannst ja auch dann raten. Also ich Ja. meine, wenn jetzt jemand zu Hause ist, das weißt du zum Beispiel, wenn du weißt, wo der wohnt. Oder du kannst einfach gucken, was in der Gegend ist, was für diese Person von Interesse sein könnte. Du hast ja meistens noch andere Anhaltspunkte mittlerweile, wenn jeder alles bei Facebook reinschreibt. Ja, okay, das sehe ich ein. Ja. Das sehe ich ein. Also da muss man einfach auch, man kann halt ein Profil erstellen, wann diese Person wohin geht. Und man kann halt auch das entsprechend mit anderen Informationen dann zusammenführen. Kennt ihr eigentlich die Geschichte von Anne Roth und dem Tatort? Habe ich die schon mal erzählt auf dem Stream? Ich bin nicht mehr sicher. Wir haben vorhin zu dritt gerätselt, ob ich die schon mal erzählt habe. Also Das war ich nämlich meine ganz nicht, witzig. aber der Chat kann sich bestimmt besser daran erinnern. Erzähl mal einfach. Nee, das ist Anne Roth, die ist ja bekannt als Bloggerin bei Annalist. Sie schreibt sehr coole und interessante politische Sachen, unter anderem auch zum Thema Extremismus, worüber der Patrick Breitenbach jetzt hier parallel oder beziehungsweise er hat ein bisschen vor uns angefangen, auch einen Podcast macht, den ich mir definitiv hinterher anhören werde. Den muss ich mir runterladen. Ich hatte schon, war schon ein bisschen enttäuscht, dass es das gleichzeitig stattfindet. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein Hörbefehl hier. Ja, absolut. Und Soziopod. genau. Und danke, ich kam jetzt gerade nicht auf den Titel. Und Anne Roth ist einerseits halt in diesem Bereich sehr interessiert und sehr gebildet. Bloß sie ist gleichzeitig auch dadurch bekannt geworden, dass ihr Freund André Holm als Soziologe halt zu den falschen Themen recherchiert hat, unter anderem zum Thema Gentrifizierung und wohl zu kritische Ansichten hatte und deshalb halt verdächtigt wurde, dass er Mitglied einer sogenannten Terrorgruppe, die eigentlich auch nicht viel mehr gemacht hat, als Autos anzuzünden, gewesen wäre. Was sich hinterher dann als nicht zutreffend herausgestellt hat. Aber die haben halt dieses komplette Überwachungsprogramm gegen ihn gefahren und haben auch seine Familie dann mit überwacht. Und auf das Handy von Anne Roth sind halt auch andauernd diese Tracking-SMS geschickt worden. Und das war halt so, dass immer, wenn sich das Handy eingebucht hat, hat es wie blöde im Fernseher gestört. Und dann hat sie so eine coole Story auf ihrem Blog gehabt. Das darfst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Eigentlich ist es total scary, aber andererseits, so wie sie es geschrieben hat, war es auch total lustig. Nämlich dann kam andauernd diese Tracking-SMS und sie konnte nicht fernsehen. Und sie sagt, sie guckt halt total gerne Tatort. Ich kapiere auch nicht, warum. Ich meine, in der Situation wäre das Letzte, wo ich drüber ich fernsehen wollte, dann irgendwelche Polizeigeschichten. Aber gut, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Jedenfalls hat sie dann wirklich, nachdem das irgendwie da eine Viertelstunde so ging, hat sie ihr Telefon genommen, ihr Festnetztelefon, und hat ihre Mutter angerufen. Und hat ihr gesagt, Mama, es tut mir leid, dass ich dich gerade störe. Ich lege auch sofort wieder auf. Bloß ich weiß, das BKA hört hier am Telefon auch mit. Und ich wollte denen nur mitteilen, ich mache jetzt mein Handy aus. Ich habe nicht vor, irgendwelche Terroranschläge zu begehen, aber ich möchte gerne in Ruhe Tatort gucken. Da hat sie sich verabschiedet und aufgelegt. Und in dem Moment konnte sie wieder fernsehen. War das Störsignal weg. Das ist schon Das ist wirklich. schon ziemlich krass, oder? Also ich meine, ich frage mich einerseits, wie kann man so inkompetent sein, dass man das alles so offensichtlich macht? Und andererseits, ich meine, das ist schon krass, wenn man so lebt, oder? Na, ich sag's mal so, ich glaube, das hat nichts mit Inkompetenz zu tun, dass sie das so machen. Ich glaube, die wollen damit auch einen gewissen Druck ausüben, Das würde kann ich jetzt mal natürlich sein, behaupten. klar. Vielleicht machen sie es mit Absicht offensichtlich. Das habe ich auch schon öfter überlegt. Weil damit du genau weißt, okay, die haben halt ein Auge auf dich. Was natürlich auch nicht schön ist, weil du, glaube ich, davon irgendwann irre wirst oder so. Das weiß ich nicht. Also ich habe das auch gehört von Geheimagenten, die mit der Enttarnung rechnen. Und das wird bei Leuten, die halt vom Staat überwacht werden, nicht anders sein, dass es durchaus welche gibt, die da dann verrückt geworden sind oder ein Alkohol- oder Drogenproblem entwickelt haben, weil sie halt permanent unter diesem Druck gestanden haben. Bloß ich glaube, es gibt auch Leute, die damit ganz gut klarkommen, weil man irgendwann dann doch eine gewisse Distanz dazu entwickelt. Ich glaube, das hängt halt von deiner persönlichen Veranlagung und von den Umständen ab. Ja, vor allem, ich glaube ja auch, dass du irgendwann so ein Stockholm-Syndrom entwickelst, wo du dann, Muss das, nicht, das ist ja, möglich, aber es kriegt natürlich auch nicht jeder, der entführt wird, glaube ich. Warum soll es dann in dem Fall jeder bekommen? Ich sage ja, das ist eine Sache deiner persönlichen Veranlagung, es ist eine Sache deines sozialen Umfelds und auch der Umstände, unter denen das passiert. Ich Das denke, stimmt, wenn du jetzt wobei. von deiner Sache wirklich überzeugt bist, das hilft. Oder wenn du Leute hast, die hinter dir stehen, das hilft. Und es hilft bestimmt auch, wenn du schaffst, da manche Sachen mit Humor zu nehmen. Das ist eine der Sachen, die ich auf diesem Blog halt sehr beeindruckend fand. Ja, absolut, absolut. Das ist nicht schlecht. Ob es wohl hilft, die Mikrowelle anzumachen und neben den Fernseher zu stellen? Ich glaube nicht, dass Mikrowellen auf der Frequenz vom Handy sind. Die sind nämlich auf der WLAN-Frequenz und das ist ja ein komplett anderes Netz. Ach, Mikrowellen sind auf der Frequenz vom WLAN? Ja, tatsächlich. Das ist auch bei mir wirklich so, wenn ich die Mikrowelle anmache und ich habe meinen Laptop an genau der richtigen Stelle, bricht immer die Verbindung zusammen. Und ich habe das mal nachgeguckt, je nachdem, auf welchem Kanal du bist, ist es wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Geil. Das ist ja super. Dann trolle ich meinen Nachbarn. Da stelle ich erst mal 10 Mikrowellen vor die Tür. Ja. Ja, bloß die Signalstärke geht mit dem Quadrat der Entfernung. So Das viel kannst du auch Mikrowellen, ey. relativ vergessen. Dann kannst du wie bei South Park dann bei der einen Folge kannst du dann mit deinem eigenen Sack Außerdem braucht er hüpfen. ja nur Kanal zu wechseln. Ich habe beim WLAN eh schon Kanal gewechselt, weil bei den Routern ist immer einer von zwei voreingestellt und auf den anderen Kanälen ist viel weniger los. Ja, Also von, ja. oder machst halt Mix Mode. Mixed Mode? Nee, das ist sinnlos. Dann sendest du bloß B und G. Und bloß keiner hat mehr eine B-WLAN-Karte. Außerdem ist B und G auf derselben Frequenz, das ist nur ein anderer Geschwindigkeitsstandard. Oder hast du jetzt einen N-Router? Dann Ich habe könntest einen du es machen. N. Ich habe Ja, einen Router. Ich habe einen natürlich, alles wenn du drei jetzt N oder BMG. Draft N senden würdest, das wäre natürlich dann auch eine Ja, Option. ja, ja. Richtig. Ich war einmal in einem N-WLAN-Netz, das war auf der DeepSec vor 1,5 Jahren. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Die hatten G und N und ich musste unbedingt mal N testen, einfach weil ich es konnte. Die Geschwindigkeit brauchst du meistens eh nicht, aber ich wollte es mal testen. Ich möchte übrigens den Dude dazu anregen, dass er mir eine Umbauanleitung schickt. Dann baue ich so ein Ding zusammen. Wenn das wirklich funktioniert, dann. Und ich möchte bitte nochmal aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, mich derzeit nicht mit themenfremden Dingen im Query anzuschreiben. Ich kann hier nur sehr schwierig tippen und ich möchte mir das für die wichtigen Fälle sparen. Also wenn Ja. irgendjemand was für Gulli hat oder sonst was, bitte nach der Sendung. Süß. Thema stille SMS haben wir durch. Nee, noch nicht. Da sind hier Ah, noch okay. Fragen. Da sind noch Fragen, okay. Der Chat im Chat fragt gerade, Der Chat wie im kann Chat ist eigentlich schön. ein privates Unternehmen stille SMS für das BKA versenden? Ja, ich denke mal, Annika kann da ein bisschen mehr zu sagen. Auch da war das ja auch so ein, da war das ja auch so ein Hickhack mit den Staatstrojaner, was ja von der mit Digitas und bla bla bla und was da alles war. Wie war die Frage jetzt genau? Ich war hier gerade im Chat am Nachlesen, tut mir Also, leid. ja, er fragt gerade, wie kann eigentlich ein privates Unternehmen stille SMS für das BKA versenden, also im Auftrag des BKA? Ja, ich denke mal, warum denn nicht? Die haben einfach, die bekommen von denen die Nummer und technisch ist es ja relativ trivial, glaube ich, also für ein Fachunternehmen. Die bekommen dann vom BKA die Nummer, schickt da mal das Zeug hin und dann ist gut. Er schreibt gerade, beziehungsweise wie kommen die Daten von den Providern wieder in die Hände des Unternehmens? Das überlege ich jetzt auch gerade, aber ich denke mal, da wird es dann irgendwelche Abkommen geben mit den Vertragspartnern des BKA. So genau weiß ich es auch nicht, weil ich den Fall einfach auch noch nicht wirklich hatte, dass es über ein privates Unternehmen gelaufen ist. Zumindest nicht, dass es mir bekannt gewesen wäre halt. Man weiß ja nie so genau, was die nun an wen outsourcen. Da reden sie ja auch nicht gerne drüber, weil dieses ganze Überwachungsindustrie-Thema natürlich ein sehr intransparentes ist. Aber so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Da müsste ich mal nachrecherchieren, aber ich weiß auch nicht, wie erfolgreich das wäre. Ja, Outsourcing ist ein guter Begriff, habe ich hier gerade gelesen. Es wird Outsourcing, ja. Hamas, Bombe. Hammer. Was Hammers? Hamas. Hitler. Das sagst du. Ich wollte für das BKA noch ein bisschen was tun, ne? Ah, mit dem BKA habe ich nichts zu tun, die können mich mal. Warte mal eben, also hier Mohnblume hat eben geschrieben, für Leute, die sich technisch nicht auskennen, wäre das gerade chinesisch gewesen. Das tut mir natürlich leid, wenn ich da jetzt jemanden überfordert habe. Wenn man mir nochmal sagen würde, an welcher Stelle das Problem besteht, würde ich das selbstverständlich gerne nochmal genauer erklären. Oder beziehungsweise verständlicher. Gut, okay. Haben wir die stille SMS abbehandelt? Ja, die haben wir abbehandelt. Also von meiner Seite aus, ich wollte halt einfach nur erklären, wie das mit diesem Signal ist, wenn die SMS kommt, dass man es gar nicht mitkriegt, aber trotzdem Verbindungsdaten anfallen und so weiter. Okay, gehen diese Verbindungen? Ach nee, nee, nee, schon. Ja oder doch? Okay, mal so gefragt, ziehen die dann nicht irgendwie Traffic? Also merke ich nicht in meiner Datenverbindung eventuell, dass da was gezogen wird? Nein, deine SMS, was völlig anderes ist als eine Datenverbindung, merkst du das selbstverständlich nicht. Nee, ist ja auch. Es geht SMS auch. ist, wie gesagt, immer noch Eben, das ist doch ein Übergeste. ganz anderer Standard. Ja, Moment, aber es geht ja was. Ich kriege die SMS. Ja, so. Ja, dann, aber das geht doch gar nicht auf deine Datenverbindung, weil es eine SMS ist. SMS gehen doch normalerweise auch nicht auf deinen UMTS. Du würdest nur merken, wenn du die SMS selber schickst, dann hättest du ja auch im Ordner gesendet oder es gibt ja auch diese SMS-Zähler für die Smartphones. Aber wenn du selber eine SMS kriegst, eine stille SMS, dann kriegst du das nicht mit. Das hat auch nichts mit Daten und so weiter zu tun. Nein, der versteht meine Frage nicht. Ich bekomme eine SMS. So, diese SMS trianguliert meine Verbindungsdaten und sendet diese Verbindungsdaten an irgendwem. Ja, aber die sendet bloß einen Ping. Ja. Das kostet richtig. Auch nicht jedes Mal Traffic, wenn dein Handy sich bei deinem Mobilfunkmast einbucht. Also du weißt du, wie oft dein Handy sich ein? Okay. Du musst das Handy nur mal in die Lautsprecherbox legen oder so und dann hast du immer diese Dreiergruppen. Das ist richtig. Das macht ein Handy sowieso öfter. Und wenn du so eine Tracking-SMS draufschickst, dann macht das halt einfach nur öfter. Wollte ich gerade sagen, richtig. Du kennst ja halt, man kennt ja dieses Geräusch, wenn man es in den Boxen hat, dieses oder wie es auch immer geht. Das ist meistens, wenn sich das Handy aus einer Funkzelle ausbucht oder in eine Funkzelle einbucht und ein Ping ist ganz anderes. Was ganz anderes. Du kriegst, dein Handy wird einfach dazu geforst, einen Ping an die Funkzelle zu senden, ob du noch da bist. Und selbst da würde halt dieses Geräusch nicht entstehen, weil das Handy sich ja nicht ein- oder ausbucht. Es ist ja schon eingebucht, es passiert einfach nur ein Ping, mehr nicht. Ich glaube, das würdest du auch hören, weil es ja die Sendeleistung in dem Moment erhöht. Aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja gut, wenn es danach geht, dann lieber Riot Burns, habe ich mir mal Gedanken machen, weil immer wenn wir im Skype sind, dann hört man bei denen nur solche Geräusche. Ja, das stimmt. Ich werde ja auch permanent angepingt, aber dann pingen die halt wahrscheinlich hier, Eva Kleinschmidt die ganze Zeit gerade an. Ist also der Chat hat jetzt gerade gefragt, ob das den Akku leer lutscht. Tendenziell würde ich sagen schon, weil ein Mobiltelefon, wie gesagt, immer wenn es sendet, tendenziell die Sendeleistung erhöht, um sicher zum Mast durchzukommen. Von daher, klar, ein Handy, was sich öfter einbucht und was dann eventuell nicht direkt eine Verbindung bekommt oder das Signal ist nicht so stark, das braucht mehr Strom. Wenn man jetzt sein Handy anlässt im Schließfach in der Universität oder im Schwimmbad und vergisst, das auszumachen, dann ist hinterher der Akku meistens leer. Richtig. Weil das Netz verloren hat und dann geht es permanent auf die maximale Sendeleistung, versucht sich andauernd einzubuchen und natürlich, dann ist der Akku schnell leer. Und wenn du diese Tracking-SMS bekommst, wird tendenziell der Akku auch schneller leer werden. Ja, bloß ich möchte jetzt alle Leute davor warnen, dass sie sagen, mein Akku ist jetzt irgendwie eine halbe Stunde schneller leer geworden als vor einem Jahr und dementsprechend mache ich mir da Gedanken, dass ich jetzt Tracking-SMS bekomme. Das ist einfach, erstens ist es überhaupt nicht gesund, wenn man sich ständig über so ein Zeugs Gedanken macht. Und zweitens gibt es auch einfach es gibt technisch bedingte Gründe, die halt nichts damit zu tun haben, dass die Akkulaufzeit teilweise sehr stark variiert. Wenn jetzt irgendwie der Mobilfunkmast überlastet ist und das bucht sich bei einem weiter entfernten Mast ein, dann braucht es mehr Sendeleistung, braucht es mehr Strom. Oder wenn du jetzt irgendwie mit dem Handy rumspielst, braucht es mehr Strom. Wenn es kalt ist, wird der Akku einfach schneller leer. Gerade wenn es unter Null ist oder so, dann beeinträchtigt das die Spannung im Akku, dann wird er schneller leer. Und einfach diese Lithium-Ionen-Akkus, die im Handy sind, die werden auch permanent einfach mit der Benutzungsdauer schlechter. Mhm. Wobei das auch sehr stark variiert. Ich hatte schon welche, die waren nach einem Jahr schon irgendwie auf der halben Laufzeit. Und bei meinem absoluten Billig-Handy, der Akku ist nach 3,5 Jahren also noch fast so gut wie neu. Ja, der neu war, hielt er mal 10 Tage und so 7-8 hält er noch locker durch. Kommt doch mal drauf an, wie weil man du sagst, es kann auch sein, dass Lithium-Ionen nach 2 Jahren platt ist. Nein, Druckel tut es eben nicht. Lithium-Ionen hat eigentlich praktisch keinen Memory-Effekt, sondern es geht nur nach Lagerungsbedingungen, Temperatur und so und wirklich nach Zeit. Bloß die Fertigungsqualität ist so unterschiedlich, dass es halt ein bisschen Glückssache ist, wie lange die Dinger halten. Der Akku von meinem MacBook ist halt leider nach 1,5 Jahren auch schon wieder bei 20% Wear-Level, also hat noch 80% der Kapazität, wobei das noch relativ im Rahmen ist. Also das habe ich auch schon noch schlimmer erlebt. Das ist ganz unterschiedlich. Und von daher würde ich jetzt einfach nicht irgendwie gucken, scheiße, mein Akku ist jetzt so schnell leer geworden, ich kriege bestimmt stille SMS oder so, das führt einfach zu nichts. Das ist einfach zu schwer berechenbar, wann der Akku leer sein dürfte, in Anführungsstrichen. Und wie gesagt, es ist auch einfach nicht gesund, wenn man anhand von so schwachen Indizien sich da Gedanken macht. Ich meine, das haben wir alle schon mal erlebt, dass wir aus irgendeinem Grund gerade voll paranoiden Anfall haben und dann Panik gekriegt haben mit einem total sinnlosen Scheiß. Ich denke, so Momente haben wir alle schon gehabt. Aber man sollte wirklich versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Das ist einfach nicht gesund. Ich habe das auch mal gehabt, ich hatte halt gerade dieses besagte Analyst-Blog gelesen und das ist auch schon ein paar Jahre her, da war ich noch ein bisschen jünger und sehr, sehr, sehr viel unerfahrener. Und dann gehe ich genau in dem Moment ins Wohnzimmer und die Signalleuchte vom Router leuchtet halt statt grün, dass ich eine DSL-Verbindung habe, leuchtet die auf einmal rot und ich kriege voll Panik, weil ich denke, mich hört einer ab. Und dann habe ich irgendwie ein paar Tage später rausgekriegt, das ist das Zeichen von der Hansenet-Fernwartung gewesen. Die haben gerade ein Firmware-Update drauf geflasht. Ja, sowas kann passieren. Ich meine, das kann einen beunruhigen. Ich mache selbst lächerlich, weil ich keinen anderen da irgendwie bloßstellen will. Aber ich denke, die meisten Leute, die mal so ein bisschen kritischer sind und die sich halt auch mit den entsprechend paranoiden Themen befassen, die kennen sowas. Und ja, wie gesagt, es führt einfach dann zu nichts. Ja, ich habe zum Abschluss, jetzt muss ich hier wieder auf mein tolles Pages gehen. So. Ich habe zum Abschluss habe ich ein bisschen was über, also ich habe heute, eigentlich wollte ich iPad, beziehungsweise wie auch immer man das vernünftig ausspricht, ja, aber ich nenne es einfach iPad, weil es sich auch ein bisschen nach einem neuen Apple-Gerät anhört. Ich wollte eigentlich iPad recherchieren, so. Habe dann aber gemerkt, okay, das kannst du sogar, also das kannst du zwar schon recherchieren, aber wenn du das wirklich durchrecherchierst, dann kommst du immer wieder auf eine ganz, ganz andere Problematik und andere Quelle eigentlich. ACTA hilft ja bekanntlich nicht nur, ich habe es wieder so gesagt wie im Video, oder? Das ist echt. Ja. ACTA hilft nicht nur gegen diverse Krankheiten, nein, ACTA ist auch das, ich will jetzt nicht sagen kleinere Übel, ja, aber ACTA ist wirklich im Moment gar nicht die Baustelle und der Kriegsschauplatz. Ja. Ich lege euch mal als Stichwort, ich gebe jetzt nur Stichworte hier in den Chat rein, die muss sich dann jeder selber rausrecherchieren. Wir fangen mal mit TRIPS an. Ja, T-R-I-P-S. Das ist ein Abkommen, älter als ACTA, älter als SOPA, PIPA und weiß der Geier was. Ja? TRIPS. So. TRIPS erlaubt, geschichtlich betrachtet, ist es ein sehr altes, es sind Elemente drin von 1950, 60, alles da drin gesammelt. Es ist ein Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum. So, handelsbezogene Aspekte. Da drin wird geregelt Urheberrecht, Markenrecht, Patente, geografische Angaben. Das ist auch sehr interessant. Ja. Geografische Angaben werden urheberrechtlich geschützt. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Das heißt, man könnte sich, das hat doch bestimmt jemand, die Geografie Antarktis ist mit Sicherheit irgendwo als Markenrecht geschützt. Das würde ich jetzt behaupten. Geschmacksmuster und auch so schöne Sachen wie Halbleiter und alle Erfindungen werden da drin erstmal vereinnahmt. Letzte Update gab es zu diesem Gesetz 2003. So. Dann dazwischen befindet sich irgendwo so ein bisschen ACTA als aktuelles, ja, wie soll man es nennen, aktuelles Phänomen, aktuelles bekannteres Stück Internet sozusagen. Worauf es hinausläuft dabei, ist aber eigentlich in Wirklichkeit iPad. Und iPad ist von 2004. iPad ist eine Richtlinie, eine Gesetzesrichtlinie, eine Gesetzesrichtlinie der EU mit dieser Kennung, die ich in den Chat gelegt habe, nämlich 2004/48/EG. Das ist ein riesiges PDF. Das kann man sich auch sehr, sehr, sehr schön zu Gemüte führen, was da alles drin geregelt werden soll. Das Vorbild zu iPad, ACTA und schieß mich tot, was es dazwischen noch so rumdümpelt, ist eigentlich, jetzt wird es hier wieder, es ist extremst schwierig und extrem viel Content, deswegen haue ich die auch alle hier später in die Shownotes, ist eigentlich der American Digital Millennium Copyright Act. DMCA übrigens auch. Ja. Sehr, sehr, sehr verwirrend, sehr viele Abkürzungen. Worauf ich hinaus will, ich will jetzt hier keine Abhandlung über ACTA, PIPA, SOPA etc. machen. Ich möchte nur einen Punkt aufgreifen aus diesem ganzen Enforcement und Copyright und weiß der Geier was und diese ganze Rechteverwertung. Einen Punkt, den ich habe, ist Generika. Ja. Die Rechte und Patente an Medizin. Im Moment stellt es sich so dar, dass aufgrund dieser ganzen ACTA, iPad etc. Debatte die Apotheker und die Arzneimittelkammern ein riesiges Problem haben, weil es sich so darstellt, dass Medizin für Indien oder für Afrika, die günstig ist, einfach nicht mehr produziert werden darf oder kann und nicht mehr Menschen geholfen werden darf oder kann, weil irgendwo irgendwer Rechte an irgendeiner Medizin hat. Das ist im Moment ein ganz, ganz großes Problem und eine ganz große Baustelle, die sich daraus ergibt. Also ein sozialer Aspekt. Wie seht ihr das? Ich kenne mich mit diesen Copyright-Geschichten überhaupt nicht aus. Ich meine, das mit den Generika habe ich natürlich schon gehört. Und selbstverständlich finde ich das auch verwerflich, wie du schon ausgeführt hast. Bloß wie das jetzt im Einzelnen zusammenhängt oder so, das ist gar nicht meine Baustelle. Wie gesagt, ist Recht sowieso nicht so ganz meine starke Seite und diese Copyright-Urheberrechtsgeschichten schon gar nicht. Also ich kann da jetzt irgendwie nichts Sinnvolles zu beitragen. Deswegen sage ich da besser nichts zu. Okaychen. Also das ist wirklich meine allergrößte dramatische Baustelle im Moment. Ich sehe jetzt mal davon ab, von irgendwelchen Content, der irgendwo musikalisch oder Filme, davon gehe ich jetzt einfach mal weg, ja? Weil das auch meiner Meinung nach überhaupt gar nicht so interessant ist. Für mich ist doch eigentlich erstmal entscheidend, was passiert humanitär, ja? Ohne, dass ich jetzt nicht mehr meine Lieblingsfilme irgendwo mir anschauen kann oder weiß der Geier nicht was. Mich interessiert, was passiert soziokulturell und deswegen, das hat der Chat auch gerade sehr schön reingelegt, deswegen werde ich auch mich auf die Suche machen und mit irgendjemandem von Ärzte ohne Grenzen sprechen, die nämlich auch schon als höchste Kritik dieses eben geäußert haben. Ja. Versteht ihr mich? Ja. Ihr seht das nicht so, oder? Nö, keine Ahnung. Solange wie Actor nicht vom Tisch ist, ich kann mich immer nur um eine Baustelle kümmern. Aber ja, ich werde mich da. Das ist bei mir ja nicht so groß anders. Also ich habe ein paar mehr Baustellen, aber die jetzt gerade nicht. Und wie gesagt, ich sehe das tendenziell ähnlich wie du, aber ich habe da jetzt nicht wirklich genug Informationen, um mir eine wirklich fundierte Meinung bilden zu können. Und dann bringt es ja auch irgendwie nichts. Okay, ich möchte daran nur festhalten, dass ACTA auch überhaupt gar nicht das große Problem ist. Also ich befürchte, man zieht gerade alle Demonstranten auf einen Nebenkriegsschauplatz, ja, und versucht dann dadurch, dieses ACTA auf ein digitales Digital Right Management Internetphänomen, ja, wir können nicht mehr, was weiß ich nicht, was tun. Das ist nicht der Schauplatz. Der Schauplatz ist im Moment wirklich iPad und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und ja, aber das hatten wir ja schon in Bezug auf Indeck zum Beispiel diskutiert, dass ACTA im Moment so ein bisschen so eine Strohmann-Geschichte ist. Auch sehr schön. Wenn man den Begriff iPad sucht oder recherchiert, kommt man immer wieder in Querverweisen übrigens auch auf Indect. Da geht es nämlich um die Zollkontrollen für iPad, wo Indect eingesetzt werden soll. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erwähnt, dass einfach viele dieser Überwachungsmaßnahmen erst dadurch wirklich bedrohlich werden, dass halt die Sachen aus den einzelnen Überwachungsbemühungen vernetzt werden können und dadurch halt Profile erstellt werden können oder dadurch halt Leute dann verdächtigt oder verfolgt werden. Und gerade dieses Indect hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass Daten aus verschiedenen Quellen und verschiedenen Projekten zusammengeführt werden. Ja, und deswegen sind wir ja auch in nicht allzu ferner Zukunft mitten in Wuppertal bei jemanden, bei der Hochschule Wuppertal, der Technischen, die sich nämlich mit ihren Servern maßgeblich an Indect beteiligt und auch in der Erforschung. Ja, das wird auf jeden Fall sehr cool. Das wird super. Also ich würde ACTA nicht als Strohmann oder als Strohhandelsabkommen dahinstellen. Ich würde es eher so dahinstellen, wenn ACTA durchkommen sollte, dann ist es nämlich auch kein Problem, diese ganzen iPad 2 und was es da alles gibt, durchzuboxen. Weil, keine Ahnung, die Regierung muss einfach sehen, wenn sich die Leute schon halt gegen so ein Ding wehren, dann können sie jetzt nicht noch mehr Dinger bringen. Also ich denke nicht, dass das irgendwie Strohtaktik ist. Und wenn, das ist Quatsch. Ich meine, wo ist da die Logik? Bloß weil die Leute gegen ACTA demonstrieren, demonstrieren sie auch gegen was anderes. Das haben wir doch gesehen, dass es so nicht funktioniert. Zum Beispiel haben gegen die Vorratsdatenspeicherung viele Leute diskutiert, was ich natürlich begrüßenswert finde. Aber jede Menge andere Sachen sind einfach so durchgewunken worden oder die interessieren einfach überhaupt keinen. Diesen Automatismus sehe ich nicht. Und ich meine, so blöd wird auch die Regierung und die Polizei nicht sein, dass sie das nicht sehen. Ich glaube, es ist eher im Gegenteil. Wenn du die Leute ablenkst und denen irgendwie einen Lieblingsfeind gibst, dann bindest du eher Kapazitäten, die halt eben nicht für andere Sachen verwendet werden können, außer von den Leuten, die wirklich in der Lage sind, dass sie die größeren Zusammenhänge sehen. Bloß das sind halt nicht viele. Und selbst die Leute, die die Zusammenhänge vielleicht sehen, können sich, wie wir es eben auch schon besprochen haben, trotzdem meistens nur um ein paar Teilaspekte davon wirklich kümmern. Weil nein, der Tag nein, halt nein. auch für Aktivisten nur 24 Stunden hat. Gut, wo ich noch mehr auf Demos war, konnte ich auch im Stehen an der Bushaltestelle pennen. Bloß auch das hat irgendwo seine natürlichen Grenzen. Und ja, also ich glaube nicht, dass diese Logik so funktioniert. Ich meine, ich kann mich natürlich täuschen oder du kannst da deine eigene Meinung haben, aber ich sehe es halt wirklich komplett anders. Für mich ist es halt nicht Quatsch. Naja, Quatsch ist das falsche Wort vielleicht. Wir müssen mal gucken, ACTA ist neu. Das ist ja ein relativ neuer Entwurf. Wir reden aber gerade hier von einem Entwurf, der so unglaublich alt ist. 2004, das schon Bart hat, ja. Und 2003. Das heißt, die haben diese Papiere in der Tasche. Es ist nur eine Frage, also ich bin ja wieder glaskugeltechnisch da drauf. Ja. In der Zeit, wo wir alle gegen ACTA demonstrieren, was eine gute Sache ist, das will ich ja gar nicht in Frage stellen, ja, wo wir gegen ACTA demonstrieren, basteln die sich gerade ein absolutes, freakiges. Oh nee, komm, alles. Ich setz mir jetzt den Aluhut richtig auf. Nee, komm. Meinst du nicht? Nee. Keine Ahnung. Wir werden das erleben. Also ich glaube, wir werden das wirklich erleben. Was werden wir erleben? Ich habe das jetzt irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Wir werden erleben, dass im Schatten von ACTA, na, wenn ACTA abgelehnt wird, zack, im Hintergrund, dann kommt, okay, ACTA ist vom Tisch, aber dann setzen wir jetzt eben iPrad um. Ja, das aber kann durchaus sein. Also ich meine, ja, aber ich würde das jetzt nicht als Aluhut verdächtig einstufen, ganz einfach, weil es schon zu oft passiert ist, dass sich die Leute über irgendein Thema aufgeregt haben und dann kam was anderes. Ja, aber die können ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen sagen, okay, ACTA kommt jetzt nicht, wir machen jetzt dann sofort morgen iPred. Doch können die, weil die haben ja, doch, die Ratifizierung ist ja von 2004. Das heißt, die könnten, da die USA schon diesen Digital Millennium Act hat, ja, wo auch immer, das ist ja der Witz, die nennen es Digital, hast du nicht gehört was. Ja, und verweisen immer wieder auf digitale Inhalte. Ja, aber welche Länder haben es denn alle ratifiziert, wenn du jetzt nur von den USA redest? Ja gut, wir müssen einmal kurz gucken. Die Auffilmung einmal kurz. Es geht ja um die Ratifizierung aller Länder. Wenn jetzt Deutschland es nicht ratifiziert hat, dann ist es hier in Deutschland auch keine Gefahr. Ich hätte übrigens gleich noch gerne was, womit ich off-topic mal kurz dann noch was dazwischen würde. Also wenn ihr da fertig seid oder mal eine Pause machen könnt. Okay, wir machen eine kurze Pause für dein Off-Topic. Ja, ich habe nämlich hier gerade auf Twitter gesehen, dass WikiLeaks angekündigt hat, dass jeder dem WikiLeaks Twitter-Feed folgen soll oder diesen Follow Closely steht hier, also das Ganze dann intensiv beobachten oder so. Irgendwie fällt mir jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, das habe ich manchmal. Und weil es irgendwann in den nächsten 96 Stunden halt außergewöhnliche Neuigkeiten geben wird. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, worum es geht. Eine offensichtliche Möglichkeit wäre natürlich, dass es jetzt die Urteilsverkündung gegen Assange geben wird. Bloß ich glaube nicht, dass sie das so rauszögern würden. Das würden sie vermutlich eher direkt bekannt geben. Eine andere Möglichkeit ist halt, dass dieses Social Network von denen, dieses Friends of WikiLeaks live geschaltet wird. Oder vielleicht ist es irgendwie wieder nur Mimimi wie letztes Mal. Oder vielleicht ist es noch irgendwas ganz anderes. Das weiß ich natürlich nicht. Bloß wen das Thema interessiert, der sollte da vielleicht ein bisschen dranbleiben. Wobei natürlich auch dazu zu sagen ist, dass WikiLeaks definitiv in einer anderen Zeitzone lebt als die meisten Menschen. Bei denen heißt bald schon mal übermorgen, von daher weiß ich nicht, wie ernst jetzt diese 96 Stunden zu nehmen sind. Also das kann durchaus noch ein bisschen länger dauern, aber wir werden sehen. Ein Short Break sozusagen, ein Breaking. Breaking. Okay, nochmal zurück zum, wer es ratifiziert hat. Es geht dabei nicht ums Ratifizieren. Du hast ja angefangen, über die Ratifizierung zu sprechen. Ja, yeah, natürlich. Es geht mir aber nicht ausschließlich um die Ratifizierung. Es geht mir darum, dass die USA es hat, unter einem anderen Namen. Ja? DMCA. Ja, die USA hat ja auch SOPA an den Start gebracht. Ist zwar jetzt wieder erstmal vom Tisch, ne? Aber siehst du, da hat sich auch jedes Land quasi aus Solidarität mit dagegen protestiert. Und dann war ja auch der große SOPA-Blackout, wo viele Leute mitgemacht haben. Und es wäre jetzt so gesehen erstmal nur in den USA halt eine Gefahr gewesen. Und deswegen, also ich glaube immer an das Gute in den Menschen, gerade wenn die jetzt gegen ACTA so zahlreich auf die Straße gehen. Und wenn da dann so ein Scheiß wie iPad noch irgendwann in der EU oder keine Ahnung was besprochen wird, also wieder, dass die Leute dagegen wieder auf die Straße gehen. Aber bloß ACTA ist jetzt halt die erste Baustelle und da hat man genug Leute mobilisiert. Ich gehe davon einfach nicht aus, dass es einfach nur so eine Strohtaktik ist, keine Ahnung. Weil du guck dir die Reaktion der Politiker an, von der Schnarrenberger zum Beispiel. Erst total pro ECTA, dann hat sie gemerkt, oh, da kommt ein bisschen Druck, da sind doch viele Leute gegen. Und dann heißt es wieder, ja, ECTA ist ja doch sehr schwammig und man müsste, also das war ja ihr Statement über dieses YouTube-Video, also dieses Interview, es ist ja doch sehr schwammig und es muss auf jeden Fall geprüft werden. Am Anfang hat sie gesagt, ganz am Anfang, ja, ECTA ist nicht schlimm, das kann ja ruhig durchgebracht werden, das schützt ja das geistige Eigentum. Keine Ahnung, also so doof können die Leute gar nicht sein. Ich sage, es wird definitiv so kommen. Es wird von der anderen Seite kommen. Es wird weniger um digitale Rechteeinschränkungen gehen, als um ein tatsächliches, um ein richtiges, wie ich es auch immer gesagt habe, Handelsabkommen ist eben etwas anderes als ein Gesetz, beziehungsweise etwas anderes als eine Vertretung eines Gesetzes. Ein Handelsabkommen schließen Handelspartner einer Lobby. Und genau diese Lobby, die ich gerade angesprochen habe, die auch mit digitaler Rechteverwaltung zu tun hat, digitale Rechtevermarktung zu tun hat. Aber darum geht es noch nicht mal. Wir sehen es doch jetzt gerade schon in dem ganz großen Patentkrieg, der abläuft. Apple-User in Deutschland haben für ein Feature gezahlt, was sie jetzt nicht mehr bekommen, nämlich Push. So, es gibt für die keinen Push mehr, weil Motorola meint, wir haben das Patent für Push-Mail und deswegen kriegen die keine Push-Mails mehr auf ihr Telefon. So, das ist ein ganz kleiner Anfang. Also ein Freund von mir hat gesagt, Push-Mail ist der größte Scheiß. Er hat sich deshalb wieder ein Handy ohne geholt, weil ihn das die ganze Zeit nervt. Das ist ja scheißegal, ob das nervt oder nicht. Es geht ja darum, dass Motorola sagt, so, Apple, und jetzt gibt es hier kein Push-Mail. Weil ihr auch immer auf Topic was sagt. Also Push-Mail ist, ob pro oder gegen, das ist ja völlig wurscht. Ja? Geht mir ja nur um den Patentestreit und das Patenterecht dabei. Die Recherchen, weil der Chat das so gerne haben wollte, könnt ihr nachlesen in den Shownotes, die ich euch da reindröhne. Aber ich lege euch mal die Richtlinie für iPad, lege ich euch mal rein. Die könnt ihr euch dann zu Gemüte führen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen iPad und iPad 2? Ich habe noch nicht iPad 2 weiter recherchiert, weil ich schon bei iPad 1 und der Historie mich schon übergeben musste fast. Deswegen kam ich noch nicht zu iPad 2. Okay. Das war für mich noch nicht möglich, das irgendwie näher zu recherchieren, weil ich wirklich an mich halten musste, weil ich ganz bösartige Sachen da drin sehe, die nichts mit Verschwörung zwangsläufig zu tun haben. Ja, das ist, und gleich kommt der Porncast, beziehungsweise kein Porncast, und ich warte jetzt eigentlich auf ein Signal vom Admin. Das bräuchte ich jetzt mal, so ein kleines Signal, weil wir haben eigentlich einen total tollen Leak. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt einen total tollen Leak haben oder nicht. Ob man es wirklich als Leak bezeichnen kann, okay. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Eigentlich weiß ich ja von nichts hier gerade, aber das ist auch toll, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade redet. Aber macht mal. Also ich weiß, worum es geht, aber ich weiß halt nicht, ich bräuchte jetzt einmal vielleicht so eine Domain-Admin, wo man diesen Leak laden kann. Ja, damit ich auch sagen kann, wie unglaublich toll alles ist. Das muss ich ja irgendwie jetzt hier verhaften. Welche Art und Weise. Welches Interview soll ich denn verlinken, Kiss Bulsane? Kiss wer? Der Admin hat mir gerade gesagt, wir leaken am Ende des Porncasts, also des Nicht-Porncasts. Okay, dann bin ich hier die Regie. Ich will wissen, was da beim Porncast liegt. Also das ist mir jetzt doch ein bisschen zu abartig. Na, das geht eigentlich. So. Süß. Ja. Pornos für alle. Pornos für alle. Porn for all. So, wir gehen dann einmal dezent runter, oder? Haben wir noch was? Ach so, das ist kein Porncast. Whatever. Das ist so ähnlich wie nicht der Dude, oder? Wir müssen jetzt bei jeder Sendung sagen, dass sie kein Porncast ist. Genauso wie jeder sagen muss, dass er nicht der Dude ist. Vermutlich. Ich bin nicht der Dude. Ja, ich bin auch nicht der Dude. Jackal? Ich bin Jackal. Ich bin ein Unikat auf meiner eigenen Ebene, meiner selbst. Ein Unikat auf der eigenen? Das klingt jetzt irgendwie, also ich sag mal so, ich glaube, wenn ich jetzt sehr viel mehr gekifft hätte, würde es vielleicht philosophisch klingen. So klingt es eigentlich einfach nur abgehoben und schräg. Ja, abgehoben gehört halt mit dazu, weil ich es kann. Und schräg. Auch weil ich es kann, ist auch ein sehr schönes. Oh, jetzt musst du aber noch eine. Oh, weil ich es kann. Sehr schön. So, hab ich. Dann würde ich uns jetzt einfach ganz dezent. Wir haben doch alle schon Sachen getan, weil wir es konnten, oder? Ja, aber ich habe deswegen, das passende Schlusslied. Also man sollllte immer das tun, was man sich nicht nehmen lassen möchte, ne? So. Ich sag tschüss. Ich sag auch Tschüss und danke an alle Zuhörer, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Bankstore, das war nicht gemeint. Ich weiß bloß, wie Leute drauf sind, die kiffen. Ich habe nämlich mit Hackern rumgehangen. Auf meinen Konsum wollte ich da jetzt keine Rückschlüsse zulassen. Alle Hacker kiffen. Merkt euch das. Schublade, alle Hacker. Nicht alle. Kiffen. Nein, natürlich nicht. Alle Hacker kiffen. So, Annika whatever. Sagt Tschüss. Ja, bevor ihr mir noch alles im Mund rumdreht. Tschüss, Leute. Chosen. Ciao. Sehr brutal. Bringst du es mal ein bisschen dreckiger rüber? Hier drin klingt's aber ganz schön dreckig. Na schön, mag am Equalizer liegen. Warte mal einen Moment, wir sehen mal, was wir hier machen können.